Dritter Auftritt. Szene: Ein Zimmer im Palaste des Saladin, in welches von Sklaven eine Menge Beutel getragen und auf dem Boden nebeneinander gestellt werden. Saladin und bald darauf Sita. Saladin, der dazukommt. Nun wahrlich, das hat noch kein Ende. Ist des Dings noch viel zurück? Wohl noch die Hälfte. So tragt das Übrige zu Sita. Und wo bleibt Al-Hafi? Das hier soll sogleich Al-Hafi zu sich nehmen. Oder ob ich nicht vielmehr dem Vater schicke? Hier fällt es mir doch nur durch die Finger. Zwar, man wird wohl endlich hart. Und nun gewiss soll's Künste kosten, mir viel abzuzwacken. Bis wenigstens die Gelder aus Ägypten zur Stelle kommen, mag das Armut sehen, wie's fertig wird. Die Spenden bei dem Grabe, wenn die nur fortgehen, wenn die Christenpilger mit leeren Händen nur nicht abziehen dürfen, wenn nur... Was soll nun das? Was soll das Geld bei mir? Mach dich davon bezahlt und leg auf Vorrat, wenn was übrig bleibt. Ist Nathan noch mit dem Tempelherrn nicht da? Er sucht in aller Orten. Sieh doch, was ich hier, indem mir so mein Altgeschmeide durch die Hände geht, gefunden. Ihm ein klein Gemälde zeigend. Ha, mein Bruder, das ist er. Ist er. War er. War er.